Gestrichen. Auch von Frankfurt aus wurden Flüge an die Ostküste annulliert. In den Staaten New York, Pennsylvania und Neuengland kaufen die Menschen bereits auf Vorrat. Sie fürchten, in ihren Häusern eingeschneit zu werden. Jetzt ist es fix. Am 22. September finden die Bundestagswahlen statt. Den Termin hat Bundespräsident Gauck jetzt offiziell abgesegnet. Im Zusammenhang mit der Wahl machte der ehemalige Kanzlerkandidat Stoiber einen kuriosen Vorschlag in einem Spiegel-Interview. Der CSU-Chef wünscht sich Pro-7-Aushängeschild Stefan Raab als Moderator für das Kanzlerduell zwischen Peer Steinbrück und Angela Merkel. In Rio de Janeiro haben die Narren das Zepter übernommen. Symbolisch übergab Rios Bürgermeister den Stadtschlüssel an König Momo, das Sinnbild des Karnevals. Der Höhepunkt des berühmten Karnevals von Rio ist die Parade der Samba-Schulen am Sonntag und Montag im sogenannten Sambodrom. Mehr als 900.000 Touristen aus dem In- und Ausland werden erwartet. Maria Höfl-Riesch hat bei der Ski-WM im österreichischen Schladming Gold in der Superkombination gewonnen. Nach Platz 4 in der Abfahrt zeigte Riesch im Slalom eine starke Fahrt und setzte sich ganz an die Spitze. Silber ging an die Slowenin Tina Maase, Bronze sicherte sich Nicole Hosp aus Österreich. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Hallo Autofahrer. Im Moment sind keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Haben wir vorliegen. Wir wünschen weiterhin gute und sichere Fahrt. Und jetzt das Phasens-Special mit Charlie 2000. Viel Spaß heute Abend. Ich bin Volker Frank. Bye bye. Bring on the dance, you fucker. Don't you see it? Andere liegt bei dir.

Schwärmer. Do you feel the heat? Do you feel the pumping beat? There's no need to repeat the things you've done if they were boring. Do you feel the rhythm? Do you feel it coming up? There's no need to stop until the morning is dawning. Ja, wir haben Freitagabend. Wir haben Freitagabend. Guten Abend, Nachtschwärmer. And you will make it. Don't try to be like everybody thinking. Come on, baby, I love the way I want you to stay. C-E-C-I-L-I-A, hey, hey, hey. Werbung.

Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Ja, 19.31 Uhr, gleich der erste Hammer hier, hä? Hey, hey, hey, ich war dein Treuebegleiter. Will I Am, Britney Spears und die Fantastischen Vier. Und ich sage nochmal, hallo Nachtschwärmer! Jeder möchte es. Das halte ich im Kopf wieder. Radio, oh. Was für ein Albtraum. Oh Mann. Wir wünschen Freitag. Girls wanna give it up. Yeah. Wanna give it up. Heute bist du aber früh dran. Was geht? Was machst du für ein Gesicht wieder? Stress wieder im Geschäft, hä? Es war ein schlimmer Tag heute. Was vor denn? Mir stand plötzlich die mit Abstand dickste Frau der Welt. Oh. Mein Schulöffel versuchte, ihren Klumpfuß in eine 37er Größe zu zwingen, aber es endete tödlich. Die Frau ist in deinem Laden gestorben? Nicht die Frau, Peg, mein Schulöffel. Oh, dein armer Schulöffel. Was hast du dann zu der Frau gesagt? Mögen sie in einer Drehtür verenden. Das fängt ja wieder gut an. Welcome that really knows how to party. Hey DJ! I wanna party! What did you say? Do you wanna party? Yeah. Easy. RGV an den Decks, spiel die Tracks, die die Crowd in den Blingmodus versetzt. Chefgemecker hockt immer noch im Nacken, bis sie kommt. Diese Frau sieht gebacken mit einem Schuss zu viel Zucker oder Süßstoff. Ich lecke es ab mit der Zunge und ich spüre noch mit meinem Löffel in der Hose den Teig. Das Brot wäre kein Brot ohne zwei Eier. Sie will mir sagen, dass sie nicht will, dass ich da bleibe. Gebärdensprachlich, dass sie eine Backpfeife. Nominiert für die Presse über Treibung. Bitte morgen nicht an alle um Verzeihung. Nie noch ein Drink trinken und alles ist vergessen. Big Bro trinkt, trinkt und alles ist vergessen. Deine Aufwachen, Big Bro. Kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schabadubadiebe. Yeah. hier, pump up das Bier. So, noch einmal eine kurze Verkehrsmeldung. Und zwar zwischen Mühlenbach und Elsach. Behinderung wegen drei LKWs, die stehen geblieben sind wegen dem Schnee. Sie kommen nicht mehr weiter. Vielen Dank an die Nathalie Reininghaus. Das ist der Power ins Faser ins Wochenende. We'll be right back.

Ja, Al, wir sind hier in einer Fassenshochburg. Du kannst mich jetzt mit deinem Valentinstag nicht nerven. Das geht nächste Woche vielleicht, ah, Al? Er ist ja so sensibel. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Ja. Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Das ist der Power ins Wochenende! Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Make some noise. 1, 2, 3, come on. Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, 4. Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, come on. Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, come on. Ja, das kommt raus, wenn man Zombie Nation und AC/DC mischt. Und ich will die Fasernacht noch nicht vergessen. Die kommen alle noch dran.

jetzt voll ab. Wer hat es längst schon rausgehört? Kreischer Club. Featuring Boy George. Aus alten Tagen, ne? Wir haben gleich 20.17 Uhr und gleich wieder Zeit für die Werbung. Und gleich kommen wir zu unserer Werbung. Tja, wie Sie hören, fühlt sich bei uns jedes Auto pudelwohl, wenn es durch unsere Waschanlage fährt und von unseren Teddy-Tex-Streifen sauber und glänzend gewaschen wird. Natürlich im Tank- und Waschpark Günther, direkt an der A5 Ausfahrt Lahr. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen.

wake up Saturday afternoon. It's Friday! Sonnentanz von Klangkarussell. Ja, den angesagten Clubs ganz hip. Tom, Donnerwetter nochmal, was geht hier vor? Schwachmatenalarm. Wie geht die jetzt? Dafür gibt's einen wissenschaftlichen Ausdruck. Gaga. Die Tanzfläche ist eröffnet. So, Freunde, ich hab da mal ein paar Fragen an euch. Wollt ihr Arbeit? Nein. Wollt ihr Regeln? Nein. Wollt ihr allein sein? Nein. Was wollt ihr denn? Wir wollen Party, Palmen, Wein und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Party, Palmen, Wein und Bier. Wir wollen Party, Palmen, Weib und Bier. Zacke um 20.31 Uhr gleich. Alles klar, die doofe Witze-Ecke. Am Freitagmorgen in Offenburg. Nach der Sonne und dem Meer, denn nur hier bin ich zu Hause. Nach dem Hexenball treffen sich ein BH und ein Slip in der Waschmaschine. Sagt der BH, oh, das war eine furchtbare Nacht. Dauernd waren irgendwelche fremden Hände und Zungen in mir. Stell dir mal vor. Ich bin völlig ausgeleiert. Und wie war es bei dir? Ja, nichts los, tote Hose. Ich war die ganze Nacht im Damenhandtäschchen. Hat sie irgendwas falsch gemacht? Ein haben auch zwei Blondies unterhalten sich. Du, ich bekomme von neuen Schuhen immer Blasen, sagt der andere. Du, bei mir ist es gerade umgekehrt. Na, schon mal erst überlegen, dann klickt es. 2 Freundinnen unterhalten sich, ich wiederhole, ich bekomme von neuen Schuhen immer Blasen, sagt die andere. Du hast es gut, bei mir ist es gerade umgekehrt. Ja. Das ist der Power ins Wochenende. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Wir sind verloren! Just one more time. Wahnsinn, 30 Jahre liegen da dazwischen. Ne? Ryan Paris und Jason Derulo. Genau 20.40 Uhr am Freitagabend. Schuhverkäufer Al, was gibt's? Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich denke doch und hoffe vom Radio, Al. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Raus! Introducing. The experiment is complete. This is here now. You're in the mix with DJ. The music that defined a generation. Einfach näher dran. Experiment. Perfecto. Han pasado el control. Viertel, 20.45 Uhr, gleich wieder Zeit für die Werbung. Nachschwimmer,

Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. Ja, und das ist mal eine absolute Spezialität. Diffus und Psycho Chicken, Mashup mit Blue Monday. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Psycho chicken. Psycho Chicken. Ein Mail, hallo, guten Abend. Ich grüße dich, der Klaus aus Karlsruhe-Mühlburg. Er grüßt seine Freundin Christina und seinen Sohn Alessandro. Ich hab euch beide lieb, meint er. Hello. Die verrückten Hühner, da waren eine Phase auch ein paar unterwegs und sind auch mehrere immer noch unterwegs, ja. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Was sagt ihr dazu? Ein Nachtschwimmer, da fällt einem nichts mehr ein. Prodigy in Survivor. Und gleich nachher habe ich eine ähnliche Konstellation. Aber erst muss ich ein Mail lesen hier. Patrick Kiefer. Servus Charlie. Höre dich gerade online aus England. Der Knolle. Ja, Knolle, ja, grüß dich. Aus Greffern. Ich glaube, Rheinmünster, Greffen war ja. Grüß dich, Knolle, nach England. Kannst du mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Targeting an entire generation of apathetic, despondent trust fund babies. So, das ist die nächste Konstellation. Westbam und Katy Perry. Thank you.

Daheim gut versorgt. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach schon mal heute, gestern und morgen ist das Codex geschlossen. Betriebsferien. Kommenden Donnerstag geht's wieder weiter. Ja, die Maximum Clubbing Sendung nach 23 Uhr findet aber auf jeden Fall statt. Aus einem geheimen Ort. Maximum Clubbing. Mit mehreren DJ, wie ich gelesen habe. Ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! There is a world inside of music. Here is a complete disc jockey show with Siding Radio. Rausgehört nach Schwimmer. Falco, Jan Delay, Bob Marley, David Guetta. Alles drin. 21.23 Uhr am Freitag. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Chef Gemecker hockt immer noch im Nacken, bis die kommt diese Frau wie gebacken. Mit einem Schuss zu Gift oder Süßstoff. Ich lecke es ab mit der Zunge und ich rühre noch. Mit meinem Löffel in der Hose den Teig. Das Brot wäre kein Brot ohne zwei Ei. Sie will mir sagen, dass sie nicht will, dass ich da bleibe. Gebärdensprachlich, dass sie eine Backpfeife. Nominiert für den Preis der Übertreibung. Bitte morgen nüchtern alle um Verzeihung. Nie noch ein Drink trinkt und alles ist vergessen. Big Mo trinkt, trinkt und alles ist vergessen. Deine Aufwachen bringt. Ja, deine Augen machen Bling und alles ist vergessen. Da ist was Wahres dran, ha? Ja, hallo Nachtschwärmer! Rumbala bumbala bum bam bam, rumbala bumbala bum bam bam, rumbala bumbala bum bam bam, rumbala bumbala bum bam bam. Jetzt flackert ihr mit den Ohren, damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Dieser Typ ist durchgeknallt! Charlie schießt den Vogel an. Ist doch krass, ha? Er hat doch einen Sprung in der Schüssel. Wie ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Jetzt wird's noch furchtbarer. You think glance at this beautiful view. To keep my hands in my pants, I need to glue them with glue. I'm in a trance, all eyes on you and your crew. Me and my mans don't dance, but to feel y'all bump and grind, it won't hurt, we gon' try one time. They all hot, but let me see, this one's mine. It's Slim Thugger in D.C. out of H-Time. Super, hä? Peter Schilling bei uns und so weiter. Hallo am Freitagabend, 21.31 Uhr. Ja, das reißt mich mit. Und nun Bühne frei für einen Mann, dessen Witze nie alt werden können, weil sie es immer schon waren. Wann genau hast du deinen Verstand verloren? Des Wahnsinns fette Beute. Ist nicht zu fassen, dass der Name dieses Mannes den Eindruck vermittelt, der könne normal sein. Wir sagen hier nicht geisteskrank. Wir bevorzugen den Ausdruck mental total daneben. Dirty. Filthy. Die doofe Fliegdecke. Too dirty to clean my act up. Close it, Johnny. You ain't here to party. Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring the alarm. A fire on the roof. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Yeah. Die doofe Witze-Ecke. Was denkt die Blondine? Nach 20 Ehejahren, wenn sie sich in der Früh im Spiegel anschaut? Ha, das gönne ich ihm. Oh, das war hart. Wir haben Phasen, nach Tschermann, da ist alles erlaubt. Zum Beispiel das hier. Wie nennt man denjenigen, da kommt einer in die Westernbar? hat 5 Pistolen. Ganz ungewöhnlich. Wie nennt man den? Das ist der Pistolen-Bill. Gut, da kommt noch einer. Der hat 3 Keulen. Also so ähnlich wie Baseballschläger. Wie nennt man dann den? Das ist der Keulenbill. Ja, genau. Und dann kommt einer rein. Der hat 3 Nasen, 5 Ohren. Wie nennt man den? Das ist der Tschernobyl. Dankeschön, das reicht. Ja. Hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende ganz besonders an der Fastnacht. Candela und Spin Doctor. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Hey, ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. Are about to witness non-stop music.

Ja, immer freitags von 19 bis 23 Uhr sind liebe Charlie hier. Leider halt mit meinem Damenschuhverkäufer halt immer. Es geht nicht anders. Ich finde ja, deine Stimme klingt wie die von Donald Duck. Ach komm, klopf nicht da auf den Busch hier. Du weißt, ich klopfe nicht besonders fest auf den Busch, es sei denn, du hockst drin. Ach komm, ehrlich, komm extra wegen dir hierher. Ach Quatsch nicht, du würdest für ein Stück Käse und einen halben Cracker herkommen. Radio. More music starts now on Radio. Welcome to the next level. One more time. Jetzt habe ich nochmal so eine Konstellation, wie vorher zwei kamen, Nachtschwärmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nämlich Kraftwerk, Sonic Empire und Genesis. Muss ich ganz schnell Mail vorlesen. Tut mir leid, Nachtschwärmer. Ich grüße alle Narren und Nachtschwärmer. Ich liege in der Uniklinik Freiburg und habe eine Transplantiere bekommen. Neues Leben. Grüße an mich, also an dich, Charlie, schreibt ja, deine Show baut jeden auf. Das ist ja toll, das freut mich. Das hoffe ich und gute Besserung an den Timo Appel. Sind Iron Maiden, Kraftwerk, Sonic Empire, Genesis und so weiter. Ja, die hatten Kraftwerk, die hatten ja ganz früh schon vor 30 Jahren technische Geräte zur Soundänderung eingesetzt, den Moog, M-O-O-G. So ein ähnliches Gerät habe ich auch hier, zum Beispiel so 1, 2, 3, 4 oder so 1, 2, 3, 4. Play my melody. I brought Leprechaun to you. Electro

gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. One last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? And for me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get a check. Now what the hell are you waiting for? And for me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Y'all know where I'm lurking, yeah? Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., that's Grateful Dead. Back to take over the globe, gotta break bread. I'm in Boeing Jacks, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yeah, yeah. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find over the head with no pen? Just draw up inspiration. Who so you gonna see, you can't replace him. With cheap imitation for these generations. Hardcore, do you want more? Cooking roll with the Brooklyn Balls. And one last time, I need y'all to roll. Hallo Nachtschwärmer, fast nicht klar, hallo. Ein Dreifaktor in der Sendung. Showtime. Was geht ab? Jetzt geht die Party an. Hey girl, the boy, superstar DJ. Here we go. Somebody sexy, tell them, hey, hey. Ehrlich, hatte ich dich gebeten, nicht an den Reglern rumzumachen hier. Lass die Finger weg. Faule Bande. Never sound. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. One more time. The Superstation. There she was, just a walking down the street, singing

Ja, immer freitags von 19 bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Was hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Wir arbeiten so lang. Ja, jetzt alle zusammen jetzt. Und wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so la la la la la lang. Darf ich? Meine ist so lang. Meine ist so lang. Meine ist so la la la la la. Was macht der Knopf denn? Na los, die Power-Taste. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up. Push up the levels till the red lights max. I'm trying to size up, you better wise up to the rap criminal. We're on the rise up, selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no beepers needed. But it's drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. They just fall off, but I still wake up. Bass, you don't need a pipe, just a tempo to keep you hype. Hooping like I see you doing. So stupid crack, we're just ruining you. Die doofe Witze-Ecke. And anyone who says it is, lies. Move like I knew you would, like I knew you could. And if you ain't cracked out, then I know you should be able to give me a clap. To match exact with the tracker, since I know you ain't, I expect it. So, die letzte doofe Witze-Ecke für heute. Still physically fit, I make $1 million back out doing trucks, I'm selling dope. Der Lehrer in der Schule. Weiß jemand, was eine Heldentat ist? Ein Schüler? Ja, wenn man jemanden das Leben rettet. Das ist richtig. Und hat von euch schon mal jemand einem anderen das Leben gerettet? Eine andere Schüler? Ja, ich! Ich habe meinem Neffen das Leben gerettet. Respekt. Und wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach. Ich habe die an die Babypille meiner Schwester versteckt. Ja, super, so geht's auch. Haben wir noch einen? Haben wir noch. Frau Schmidt wird von einer Streife auf der Straße angehalten. Der Polizist stellt sie zur Rede. Sind Sie verrückt, mit 80 durch die geschlossene Ortschaft zu fahren? Zu rasen sogar, schlucht sie. Das ist doch nur der Hut, der mich so alt macht. Ja, danke schön. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Jeder möchte es. Da fall ich im Kopf, Jedi. Radio, oh.

walk all over you. Haben Sie gekannt? Nancy Sinatra! 22:39 Uhr heißt Nachtschwärmer Spezial. Restart the program. You have to realize that there will be no return. Da ist der Computer. Aktiviere Traktorstahl. Schalte ein. Freitag. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Bodenkontrolle. Dreh die Lautstärke auf Maximum. Auf Maximum. Dann wird die Welt uns gehören. Uhr 2:43 schon. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Und da kommt ein Gruß anonym an eine gut erzogene Frau, Seku. Na gut, hoffentlich kommt's an. Dann ich gebe jetzt aber richtig Gas hier. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Yeah. Schneller. Absolut. Durch.

laughing in Holland. And the girls respond to the call. Gangnam Style. Besuch mich bitte auf Facebook. Gebt bitte ein Charlie 2000 Fan. Oder bei Wer kennt wen auf Charlie 2000. Und die Sendung kann man nachträglich runterladen unter www.charlie2000.de. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Radio Ohr. Freitag, wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Erste Endrunde bei Charlie 2000. Boah, der Burner. langsam findet der Tag sein End und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer Uhr. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang glaub ich mir an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Herr Schuhverkäufer, wir verabschieden uns jetzt. Sag tschüss. Genau, gute Nacht. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Tschüss, Nachtschwärmer. Ich will wieder heim. Ich fühl mich doch so allein. Brauch kein großes Welt. Ich will heim auf Fürstenfeld. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Bundesbildungsministerin Schawan ist wieder in Deutschland. Am Abend kehrte sie von ihrer Südafrika-Reise zurück. Nun steht ein Krisengespräch mit Kanzlerin Merkel an. Darin soll es um politische Konsequenzen aus der Aberkennung des Doktortitels von Schawan gehen. Unklar ist jedoch noch, ob das Treffen von Merkel und Schawan noch in der Nacht oder erst am Wochenende stattfinden wird. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich nach einem 26-stündigen Verhandlungsmarathon auf einen Haushaltskompromiss für die kommenden 7 Jahre geeinigt. Im Europaparlament stößt dieser neue Finanzrahmen jedoch auf Ablehnung. Die 4 großen Fraktionen von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung, sie akzeptierten den Kompromiss nicht. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz droht dem ZDF mit einem Veto. Wir können nicht akzeptieren, dass wir in den Mitgliedstaaten verlangen, die Haushalte zu sanieren, wofür ich bin. Und hier fangen wir an, Defizite zu kreieren, was mir übrigens verboten ist, solche Haushalte zu unterschreiben, was ich auch nicht tun werde. Laut dem Europaparlament werde die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft nicht gestärkt, sondern geschwächt. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich auf eine Ausgabenobergrenze von 960 Milliarden Euro geeinigt. Die Krise im Stahlgeschäft geht